Wissenschaft im Brennpunkt. Wir haben in den vergangenen Jahren eine Art Renaissance im Interesse an Kernkraftwerken erlebt. China hat neue Reaktoren am Netz. Indien, Südkorea, Japan, Russland, die Ukraine auch. Und bald wird der erste Reaktor des Iran Strom produzieren. Viele Länder reden über Neubauten, auch solche, die heute noch gar keine Reaktoren besitzen. Finnland baut, Frankreich baut, Russland, Südkorea, Pakistan, China und die USA. In den vergangenen beiden Jahren haben bei uns 50 Länder wegen der möglichen Einführung von Kernkraftwerken nachgefragt. Italien träumt von Reaktoren. Ägypten, Thailand, Malaysia, Vietnam, Weißrussland, Jemen, Nigeria, Senegal, der Sudan, Uganda, Algerien, Marokko. Atomstrom für alle. Über den Boom der Kernenergie. Von Dagmar Röhrlich. Weit mehr als 1,5 Milliarden Menschen leben ohne Strom. Wo sie wohnen, gibt es keinen. Oder sie können ihn sich nicht leisten. Damit sind sie vom 21. Jahrhundert abgeschnitten. Denn Strom ist die Basis von allem. Kernenergie ist unsere Zukunft, erklärt die Lautsprecherstimme im MTN Cape Town Science Center, das in einer großen Shopping Mall für die neue Mittelschicht vor allem Familien anlockt. Zwischen Schuh- und Handyläden, Kleidergeschäften und Restaurants gastiert eine Ausstellung über Wissenschaft. In der ersten Halle geht es um Saurier, den Klimawandel, die Kunst des Segelns. In der zweiten um einen neuen, innovativen Reaktor, made in Südafrika. Den Kugelhaufenreaktor, dessen Patente man aus Deutschland gekauft hat. Kugelhaufenreaktoren gelten als sicher. In ihnen soll es nie zur Kernschmelze kommen. Das ist die Botschaft. Vielleicht wird in 2 Jahren einer in Kapstadt gebaut. Der Werbeslogan fasst zusammen, was viele Südafrikaner denken. Wen interessiert's, wie der Strom produziert wird, solange er fließt? Denn hier kämpft man mit Blackouts. Das Land, das als erstes in Afrika den Sprung in die Liga der Industrienationen schaffen könnte und das Anfang der 90er Jahre noch Kraftwerke abschaltete, weil es zu viel Strom hatte, klagt nun über Versorgungsengpässe. Weil von der Wohnungsheizung bis zur Metallschmelze alles am Strom hängt, ist der Bedarf explodiert. Durch das stabile Wirtschaftswachstum ebenso wie durch die groß angelegte Elektrifizierungskampagne, dank der seit dem Ende der Apartheid auch weite Teile der schwarzen Bevölkerung ans Netz angeschlossen wurden. Gleichzeitig baute der staatliche Betreiber Eskom keine neuen Kraftwerkskapazitäten auf. Die Regierung betrachtete das als nachrangig und wollte außerdem lieber Investoren von außen anlocken, die wegen der niedrigen Strompreise aber nicht interessiert waren. Die Rechnung kam 2004. Plötzlich gab es überall Stromausfälle. Bergwerke mussten schließen, Menschen strandeten irgendwo. Es war ein Schock, denn wir Südafrikaner hatten gedacht, dass so etwas bei uns nicht vorkommt. Christina Scott ist Autorin und lebt als alleinerziehende Mutter in Kapstadt, in einer gutbürgerlichen Wohngegend am Fuß des Tafelbergs. Für die temperamentvolle Frau sind Stromausfälle zwar lästig, aber keine Katastrophe. Ihre Gasöfen, der große Wassertank im Garten und die im Notfall batteriegestützte Alarmanlage puffern für sie persönlich die Folgen ab. Für die Armen sieht das anders aus. Wenn ich in einer Hütte in einem Slum wie Kayaliche hier in der Nähe wohnen würde, dann könnte ein Stromausfall eine Frage von Leben oder Tod sein. Während der Blackouts kommen die Banden, dann sind Frauen und Kinder nicht sicher. Viele kleine Händler seien bankrott gegangen, weil sie für die beim Blackout verdorbenen oder gestohlenen Waren keine Entschädigung bekommen. Stromausfälle treffen die Leute in ihrem täglichen Leben. Sie können weder kochen noch waschen, nicht warm duschen. Und nicht nur das. In Nigeria sind kürzlich 2/3 der Stromkapazität ausgefallen. Der Strom kam und ging, die Generatoren mussten eine Menge aushalten. Auch der ein Medikamentenlager mit Energie versorgte, in dem fast alle antiretroviralen Medikamente für Westafrika gelagert waren. Der Generator explodierte und die Medikamente gingen verloren. Blackouts haben verrückte Nebenwirkungen, an die man niemals denken würde. In Ländern, in denen Strom knapp ist, läuft die Entwicklung auf Sparflamme. Eine moderne Industrie, Informationstechnologien, Jobs und Wohlstand, alles hängt am Strom. Deshalb hungert man auf der ganzen Welt danach. We have a lot of members within the agency. Zu den vielen Mitgliedsländern der IAEA gehören die reichsten wie auch die ärmsten Staaten der Welt. Gerade von ihnen haben viele große Energieprobleme und sie wollen unbedingt den Lebensstandard ihrer Bevölkerung heben. Dann denken sie über Kernkraftwerke nach. Ian Facer ist Experte für Nuklearstrom bei der IAEA. Weltweit, erklärt er, sind derzeit in rund 30 Ländern etwa 440 Reaktoren am Netz. Weitere 30 sind im Bau, wobei sich der Schwerpunkt weg von den klassischen Nuklearnationen hin nach Asien verschoben hat. Und 50 Länder, die heute noch keinen Atomstrom produzieren, haben bei der IAEA ihr Interesse am Einstieg bekundet, erklärt Hans-Holger Rogner, der bei der Internationalen Atomenergieagentur IAEA in Wien für Konzepte zur nachhaltigen Entwicklung zuständig ist. Dafür gibt es viele Gründe, die sehr hohen Preise für die fossilen Brennstoffe, Öl, Gas und Kohle. Außerdem ist der Aspekt der Versorgungssicherheit bedeutsam geworden, da bei Öl und Gas viele Importe aus politisch instabilen Regionen kommen. Und dann ist da natürlich noch der Klimawandel. Deshalb sind viele Staaten wieder an der nuklearen Option interessiert. Es ist der Blick in die Zukunft, der die Kernenergie verlockend erscheinen lässt. Eine Studie des Massachusetts Institute of Technology in Boston kommt zu dem Schluss, dass die derzeit verkauften Anlagen in einem deregulierten Strommarkt noch nicht mit Kohle oder Gas mithalten können. Allerdings betonen die Autoren das noch. Die Preise für die fossilen Energieträger klettern durch ihre Endlichkeit, durch politische Krisen und den Kohlendioxidhandel, sobald er ernsthaft anläuft. Any power station, nuclear, oil, gas-fired, coal-fired, is going to operate for something like 60 years. So, as we say, the people who Jede Anlage, egal ob nuklear, Kohle, Gas oder Öl, läuft etwa 60 Jahre lang. Also werden unsere Enkelkinder sie am Ende betreiben. Im Lauf von 60 Jahren werden die Preise der fossilen Energieträger sehr viel stärker anziehen als die von Uran. Außerdem ist bei Gas, Kohle oder Öl der Einfluss der Brennstoffkosten auf den Verbraucherpreis viel höher als bei Kernkraftwerken. Verdoppeln sich die Gaskosten, klettert der Preis für Strom um 75-80%. Verdoppelt sich der Preis für Uran, sind es 5 oder 6%. Nearly doubling, whereas doubling the price of the uranium will increase the cost of electricity by say 5 or 6%. Wegen der niedrigen Betriebskosten spielt die Zeit für den Atomstrom, glaubt Ian Facer. Selbst die Golfstaaten interessieren sich dafür. Bahrain, Oman, Katar und die Vereinigten Arabischen Emirate wollen Meerwasser mit nuklearer Prozesshitze entsalzen. Um Strom hingegen geht es Staaten wie Burundi, Kongo und Kap Verde, die der Wiener Organisation beigetreten sind. Ebenso Ghana, das gerade eine nationale Atomaufsicht gründet. Die internationale Finanzkrise könnte zwar den einen oder anderen Traum platzen lassen, aber wenn nichts Dramatisches geschieht, wird in den nächsten 15 Jahren bei 60 weiteren Anlagen Baubeginn sein. Dabei sieht man diesen Boom durchaus mit gemischten Gefühlen, nicht nur in Wien. Die internationale Beratergruppe für nukleare Sicherheit, INSAC, ist sogar besorgt. There are many countries that are talking about new construction. Viele Länder reden über Neubauten, auch solche, die heute noch gar keine Reaktoren besitzen. Diese Länder müssen sich bewusst werden, dass sie Verpflichtungen übernehmen, wenn sie die Kernenergie einsetzen. If they undertake nuclear power. Warnt Richard Meserve. Er ist Vorsitzender der Internationalen Beratergruppe für nukleare Sicherheit, INSAC, und Präsident der Carnegie Institution in Washington, D.C. There has to be a serious enterprise that is involved in nuclear power plants. I mean that you need to have a Kernenergie einzuführen ist ein großes Unterfangen. Man braucht eine kompetente, vom politischen Druck unabhängige Aufsichtsbehörde mit ausreichender finanzieller Ausstattung. Man braucht gut ausgebildetes Personal mit viel Erfahrung. Und so etwas existiert in einigen dieser Länder gar nicht. Außerdem ist besonders für Länder ohne Erfahrung mit dieser Art von Großtechnologie der Aufbau eine Herausforderung. Nuclear issues, that's a big challenge to put all of that in place. Ein Land, das ein Kernkraftwerk bauen will, braucht 100 Jahre politische Stabilität. Politische Unruhen dürfen weder den Betrieb gefährden, noch den Abbau oder die Endlagerung der Abfälle. Vor 100 Jahren regierte in Deutschland Kaiser Wilhelm II. Und Südafrika wurde in das britische Empire eingegliedert. 100 Jahre sind für Menschen eine lange Zeit. Etwa 30 Kilometer von Kapstadt entfernt liegt das Kernkraftwerk Kuhberg. Schon beim Anflug auf den Cape Town International Airport sieht man die einsame Anlage an einer Meeresbucht. Einsam in doppelter Hinsicht, weil es das einzige Kernkraftwerk in ganz Afrika ist und weil das nächste große Kraftwerk überhaupt 1600 Kilometer von hier entfernt läuft. Kuhberg bringt 6% der nationalen Stromerzeugung. 90% stammen aus Kohle. Der Rest von Gasturbinen, die seit den Blackouts eilig ans Netz gebracht worden sind. Nur, dass für sie kein Erdgas verbrannt wird, sondern Diesel. Okay, my name is Cleo Tlagaza. These are my learners, my grade 4s from Danun Primary. It's Sopakama Primary in Danun. So now they came here to learn more about Uranium Kuhberg Power Station. Obwohl ein Sturm übers Meer fegt, sind heute die Grundschüler aus Danun in Kuhberg zu Besuch. Energie steht auf dem Stundenplan. Im Besucherzentrum in den Dünen sollen sie lernen, wie man Strom aus Atom herstellt. Gleich soll ein Film vorgeführt werden und die Lehrerin Clio Perkasa verkürzt die Wartezeit mit Singen. Die Kinder freuen sich auf den Besuch. Sie dürfen die Baseballkappen und Schirme behalten. Atomstrom hat hier nichts Beunruhigendes, sondern er bedeutet Arbeitsplätze und Licht am Abend. Dabei ist dann nun einer der Orte, die evakuiert werden müssten, wenn in Kuhberg etwas passiert. Deshalb kommen Schulklassen regelmäßig zu Besuch. We have a very big emergency plan, which we work together in conjunction with the local. Wir haben einen umfänglichen Notfallplan, an dem wir zusammen mit Städten und Gemeinden im Umkreis arbeiten. Wir halten engen Kontakt, denn falls etwas passiert, müssen wir die Menschen in einer 16-Kilometer-Zone sofort evakuieren. Glücklicherweise leben hier nicht so viele Leute, wie das in Europa bei einer vergleichbaren Anlage der Fall wäre. Karin de Villiers ist Pressesprecherin von Kuhberg. Stünde bei einem Unfall der Wind ungünstig, wären bis zu 300.000 Menschen betroffen. We've got contracts with bus companies, taxi companies, if we need to evacuate. Wir haben für die Evakuierung Verträge mit Bus- und Taxiunternehmen und auch mit Hotels. Die Branche hat in Tschernobyl gelernt, dass man solche Pläne braucht, um die Leute so schnell wie möglich herauszuholen. Kapstadt mit seinen mehr als 2 Millionen Einwohnern liegt außerhalb der Evakuierungszone. The bargain that was made in the Nuclear Non-Proliferation Treaty is one in which people agreed to forego. Der Handel gilt, dass Länder, die den Atomwaffensperrvertrag unterzeichnen und auf Nuklearwaffen verzichten, dafür Unterstützung bei der friedlichen Nutzung der Kernenergie erhalten. Die Waffenstaaten sind die Verpflichtung eingegangen, den anderen dabei zu helfen, wenn sie es wollen. Erläutert INSAK-Vorsitzender Richard Meserve. Ob gut oder böse, Demokratie oder Diktatur, das spielt keine Rolle, vertragsgemäß. Jedes Land darf die Atomkraft friedlich nutzen. Um den Einsteigewilligen zu vermitteln, was die Entscheidung pro Kernkraft bedeutet, setzt die IAEA auf Lernprozesse. When a member state approaches the agency with a request to sort of assist. Wenn ein Mitgliedsland unsere Hilfe bei der Prüfung der nuklearen Option wünscht, beginnt ein langer und mühsamer Prozess. Zuerst müssen die Staaten begreifen, worauf sie sich einlassen, was diese Großtechnologie bedeutet. Mit einem Mal sind 1000 Megawatt oder mehr am Netz. Das kann in schwachen oder sehr dezentralen Netzwerken zu Problemen führen. Eine große Anlage lässt sich nur schwer integrieren. Erzählt Hans-Holger Rogner. Bei vielen Störfällen sieht der Notfallplan vor, dass der Strom für die Notversorgung aus dem Netz kommt. Fürs Starten der Dieselgeneratoren reicht nicht die Zeit. Ist das Netz für eine solche Infusion zu schwach, wird es gefährlich. Wenn wir gemeinsam mit dem Land zu dem Schluss kommen, dass die Kernenergie derzeit für dieses Land nicht die beste Möglichkeit ist, dann sagen wir das auch. Wir sagen, hier ist unsere Analyse. Unserer Meinung nach passt es oder es passt nicht. Aber das Land muss mit dieser Information selbst entscheiden. Wenn es hart auf hart kommt, kann man nur noch darauf hoffen, dass sich die Kraftwerksbauer aus Angst vor dem Imageschaden nach einem schweren Unfall zurückhalten. Doch diese Rechnung geht nicht immer auf. Die Türkei etwa schrieb den Auftrag für einen Kernreaktor aus, in einem Gebiet, das erdbebengefährdet ist. Sämtliche westliche Lieferanten schickten erst gar kein Angebot ab. Doch die russische Regierung machte Druck auf ihre Kernkraftindustrie. Jetzt baut dort ein russischer Konzern. Wenn ein Land auf seinem Boden ein Kernkraftwerk hat, muss es vor allem die notwendigen Aufsichtsbehörden und das Wissen haben, um für die Sicherheit der Anlage selbst verantwortlich sein zu können. Erklärt Philippe Germain, Direktor für die Abteilung Anlagensicherheit bei der IAEA. Deshalb funktioniert der Einstieg nicht von heute auf morgen. 10 bis 15 Jahre braucht ein gut entwickeltes Land bis zum Wunschkernkraftwerk. Entwicklungs- und Schwellenländer brauchen länger, falls es überhaupt gelingt, denn kaufen lässt sich dieser Sachverstand nicht. Es gießt in Strömen bei der Besichtigung von Kuhberg. Es ist kalt, sodass selbst das Turbinenhaus trotz des ohrenbetäubenden Lärms verlockend erscheint. Unsere beiden Einheiten laufen gerade nahe an 100%. Pro Einheit produzieren wir 950 Megawatt, aber 35 davon brauchen wir, um Pumpen, Kühlkreisläufe und alles andere zu betreiben, sodass wir netto 900 Megawatt einspeisen pro Einheit. Das macht 1800 für beide. Vor dem Leitstand ist es sehr viel ruhiger. Die Mannschaft sitzt vor den Computern. An den Wänden zeigen die Lämpchen in den schematischen Zeichnungen des Kraftwerks auf einen Blick, in welchem Zustand sich die Anlage befindet. Alles leuchtet rot, das heißt, alles in Ordnung. Die südafrikanische Wirtschaft hängt vom Bergbau ab. Als die ersten Stromausfälle durchs Land rollten, erwischte es die Minen eiskalt, ebenso die Metallschmelzen. When we went into the load shedding earlier this year and we took the mining houses out for a week, it became a. Wir haben Anfang des Jahres die Bergbauunternehmen für eine Woche vom Netz genommen, um landesweite Blackouts zu vermeiden. Das hat ihnen gewaltige Probleme verursacht. Danach bekamen sie 90% ihres Stroms zurück, aber das hat nicht gereicht. Sie brauchten 95%. Auf den Rest verzichten sie seitdem, setzen dafür teure Dieselgeneratoren ein. Ohne ihren Verzicht aber wären wir nicht durch diesen kalten Winter gekommen. Der Verbrauch der Haushalte bricht alle Rekorde, nur dass wir uns das jetzt nicht leisten können. Selbst ausgemusterte Kohlekraftwerke werden derzeit wieder ans Netz geholt. Es geht um den Strom, alles andere wird beiseite geschoben. Dass man sich für die Kohlekraftwerke aus Kostengründen keine Filter leistet und dass sich noch niemand Gedanken darüber macht, was mit den Brennelementen aus Kuhberg passieren soll. In Pilibanda bei Pretoria gibt es eine stillgelegte Wiederaufbereitungsanlage. Warum sie nicht reaktivieren, wenn es soweit ist? Noch drängt diese Frage nicht. Man hat Zeit. Und man ist stolz darauf, dass man das Schicksal des mittel- und schwachaktiven Betriebsmülls aus Kuhberg schon gelöst hat. Zunächst landet er im Zwischenlager. Hinter einem schweren Rolltor verbirgt sich eine große Halle. Rechts und links stehen mit farbigen Ringen markierte Betonfässer. Das ist unser Lager für den schwach- und mittelaktiven Atommüll. Je nach Radioaktivität wird der Müll in die verschiedenen Stahl- und Betonfässer sortiert. Die gehen dann per Tieflader ab zum Nordkap ins Endlager Walputz. Im 600 Kilometer entfernten Walputz regnet es so gut wie nie. Das ist Teil des Endlagerkonzepts. Die Fässer werden auf einer ehemaligen Farm in 7 Meter tiefe Betonwannen gesteckt und mit Betondeckel und Erde abgedeckt. Das war es dann. In Südafrika setzt man im Kampf gegen den Treibhauseffekt auf Atomstrom. Die drei neuen Kernkraftwerke, die das Land bauen lassen will, sollen am Meer entstehen. Falls die Finanzierung klappt, wird das Personal der Engpass sein. Fachleute sind knapp, erzählt Karin de Villiers, in Südafrika und anderswo. Sie zeigt auf eine Steintafel. Dort sind die Namen aller Reaktorfahrer verzeichnet, die in Coburg gearbeitet haben. Und etliche von ihnen sind inzwischen ins Ausland gegangen. Wer die neuen Kraftwerke errichten wird, ist noch offen. Wer immer jedoch den Zuschlag bekommt, eines wird anders sein als früher. The vendors are today, it's a very, very globalized market and very concentrated. Beim Reaktorbau handelt es sich heute um einen globalisierten und sehr konzentrierten Markt. Niemand baut mehr ein Kernkraftwerk allein. Es sind Konsortien, zu denen Franzosen gehören, US-Amerikaner, Japaner, aber auch die Russen und einige kleinere Länder und Firmen. Dampferzeuger, Reaktordruckbehälter, Instrumentenkontrolle, das holen sich die Leute da, wo sie den besten Preis bekommen. That is now very much a global business and people move where they get a good price. Kernkraftwerke sind notorisch teuer. Und durch die modernen Sicherheitsanforderungen werden sie immer teurer. Deshalb denken einige Länder über Light-Versionen nach. Etwa für das Kernkraftwerk, das Frankreichs Präsident Libyens Diktator Muammar al-Gaddafi versprochen hat. Michael Seiler, Reaktorexperte des Öko-Instituts Darmstadt. Also es geht um ein allgemeines Abspecken, weil ja viele auf der Herstellerseite meinen, dass die Sicherheitsanforderungen, so wie sie sich entwickelt haben, viel zu hoch gegriffen sind. Und dann macht man halt nicht so viel Redundanz, also nicht so viel Mehrfachsysteme rein. Man sichert nicht jeden Fall ab, sondern nur einen Teil der Fälle. Solche Dinge sind es dann, die dann in der Summe billiger sind, aber in der Summe auch das Risiko erhöhen. Wir sind in den Nordosten Südafrikas gefahren, dorthin, wo das Gros des Stroms produziert wird, mit Kohlekraftwerken. Hier reihen sich auf den Hügeln dampfende Riesenkraftwerke aneinander wie Perlen einer Kette. Unter dem Highway laufen Förderbänder, schaffen die Kohle aus den Tagebauen zu den Brennkammern. Es ist Abfallkohle, ungeeignet für den Export. Mangels Filteranlagen sind die Folgen gigantisch. Der Schwefel macht den Regen sauer, sodass Talsperren zu kippen drohen und die Böden verderben. Das Gras ist mittlerweile wertlos. Die Rinder leiden unter Mangelerscheinungen und müssen mit Spurenelementen per Spritze versorgt werden. Die landwirtschaftlichen Schäden sind gewaltig. Neue Windparks sind geplant, aber sie taugen nicht für die Grundlast. Und die riesigen Minen und die Metallschmelzen brauchen rund um die Uhr ungeheuer viel Energie. Auf Wind und Sonne will sich die Schwerindustrie nicht verlassen. In der Nähe von Pretoria liegt Pelibanda, das südafrikanische Nuklearforschungszentrum. Der leitende Entwicklungsingenieur Robert Peters betritt eine leere Halle. Die Wände sind abgeschliffen. Ein paar Kabel hängen von der Decke, leere schwarze Lüftungsschächte. Hier hatten wir früher dann die Brennstäbe und die Brennelemente für den Druckwasserreaktor in Coburg, haben wir hier hergestellt. Das ist dann jetzt aufgeräumt worden, damit wir hier die neue Anlage reinbauen können. Schon in ein paar Jahren sollen hier die Brennstoffkugeln für einen neuen Reaktortyp produziert werden. Den südafrikanischen Kugelhaufenreaktor. Klein soll er sein, sicher. Ideal für den Einsatz in ländlichen Gebieten oder als Lieferant für Prozesshitze in der Fabrik. Gekauft hat man das Patent in Deutschland und es weiterentwickelt. 2010 soll der Prototyp in Coburg gebaut werden. Man hofft auf einen Exportschlager. Robert Peters öffnet die Tür zur Feuertreppe. Der Blick ist grandios. Das sieht fast wie Buschfeld, also normales Naturgebiet aus. 20 Jahre her war das alles schön gepflegter, schön gemähter Rasen. Und dann hatten die Leute in der Zeit manchmal hier so ein paar Golfbälle rumgeschlagen zur Mittagessenszeit. Pelibanda liegt in einem idyllischen Tal. Impalas grasen zwischen den Gebäuden, Kuhantilopen, Zebras. Da sind auch Affen, die hier rumlaufen, Warzenschweine sogar. Ohne die Hochspannungszäune und die schwer bewachten Eingänge hätte das Institut etwas von einem Zoo. Man sollte nicht vermuten, dass hier ganz in der Nähe Waffenplutonium lagert. Pelibanda hat einen militärischen Teil. Über den Bäumen lugt Valindaba hervor. Dort stand früher neben der zivilen Anreicherungsanlage auch die militärische. für die 6 Atombomben Südafrikas. Übrigens, das Material haben wir noch immer, aber das wird jetzt gebraucht, um medizinische Isotopen herzustellen im Reaktor hier nebenan bei Safari. Und in der Hinsicht produzieren wir jetzt im Augenblick so 25% vom Weltanteil von medizinischen Isotopen. Doch das Waffenplutonium weckt ungute Begehrlichkeiten, wie ein Zwischenfall am 8. November 2007 beweist. Damals gelang es 4 bewaffneten Männern, mehrere Sicherheitsbarrieren zu überwinden, darunter einen 10.000-Volt-Zaun, wohl dank Insiderwissen. 45 Minuten konnten sie sich ungestört auf dem am schwersten bewachten Ort Südafrikas aufhalten. Erst ein Sicherheitsoffizier außer Dienst, der eigentlich nur seine Verlobte besuchte, hielt die Männer auf. Die Eindringlinge schossen auf ihn, schwer verletzt löste er Alarm aus. Die 4 entkamen, unerkannt, ebenso wie die 2. Gruppe, die gleichzeitig von der anderen Seite her versucht hatte, hineinzukommen. Die Debatte über Terrorismusgefahr flammte auf und wurde von Regierungsseite schnell beendet. Je mehr Atomreaktoren gebaut werden, je mehr Menschen das Wissen erwerben, damit umzugehen, desto unübersichtlicher wird die Lage. Vor allem der Terrorismus bereitet der Internationalen Beratergruppe für nukleare Sicherheit INSAK Sorgen. Ebenso die Proliferation, erklärt Richard Meserve. Zu Beginn des Brennstoffkreislaufs und bei der Wiederaufbereitung an seinem Ende kann Brennstoff für Waffenzwecke angereichert werden. Wenn viele Länder damit anfangen, nicht nur Kernkraftwerke zu betreiben, sondern auch den Brennstoffkreislauf selbst zu übernehmen, sehen wir uns einem ernsten Risiko mit Blick auf die Weiterverbreitung von Atomwaffen gegenüber. Der Fall Abdul Qadir Khan beweist, dass die Gefahr nicht aus der Luft gegriffen ist. Der Vater der pakistanischen Atombombe hatte Waffentechnik an Libyen, den Iran und Nordkorea verraten. Je instabiler die Länder sind, in denen Atomanlagen laufen, umso größer das Risiko, dass so etwas wieder passiert. Oder dass Terroristen an das Material herankommen. Deshalb warnt Michael Seiler: Es gibt da Probleme. Das eine ist, dass viele dieser Länder bei der aktuellen Regierung oder auch bei zukünftigen Regierungen sicher auch militärische Ambitionen damit haben und dass sich viele dieser Länder auch in Weltgegenden befinden, in denen solche militärischen Ambitionen dann das Kräftegleichgewicht stark verschieben können. Als Lehrer aus dem Iran oder Nordkorea überlegt man bei der IAEA, ob es nicht ein internationales Zentrum geben könnte, das dafür sorgt, dass jedes Land die Brennelemente bekommt, die es für seine Reaktoren braucht. Auf neutralem Gebiet, international überwacht. Die Idee, neben dem Recht auf friedliche Nutzung der Kernenergie, soll jedem Land auch die Versorgung mit Brennstoffen garantiert werden. Der Boom in der Kernenergie soll möglichst nicht zu einem Boom in der Wiederaufbereitung führen, denn von da aus ist es nur ein relativ kleiner Schritt zum Bombenbau. Die Zahl der Kernkraftstaaten wird sich in den nächsten Jahren stark erhöhen. Vielleicht werden politisch mit Argwohn betrachtete Länder dazukommen, wie Nigeria, Weißrussland oder der Sudan. Diese Entwicklung ist nicht aufzuhalten. Die Frage ist, ob es gelingen wird, die Risiken in Grenzen zu halten. Sie hörten: Atomstrom für alle. Über den Boom der Kernenergie. Von Dagmar Röhrlich. Es sprachen Martin Bross, Isis Krüger und Bruno Winzen. Regie und Produktion Peter Schilzke. Redaktion Christiane Knoll.